So machen wir erst Andacht an die drei Juwelen. Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Namo dasse Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasse. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vinja charana sampan sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam bunho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akariko Ehi basiko opanaiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yaditan Chattari Purisa Yogani Artha Purisa Pugara Ese Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punya Ketan Lokasa Ti Evang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo Bhayam Va Champitattam Walo Mahamso Nahe Satyati. So, heute werde ich dann erklären die Anapanasati-Meditation, wie es in der nördlichen Tradition gelehrt wird und geliefert wird. Eigentlich die Erklärungen sind sehr ähnlich in Sarvastivada-Literatur und auch in Yogacara. Es gibt Unterschiede, die mehr philosophische Gründe haben als technische Gründe. Die Erklärung, die ich jetzt geben werde, ist die Erklärung, die man in Yogacara Bhumi Shastra findet. Ich werde auch ein paar Mal an Abhidharma Kosha und an Mahavibhasha Shastra, sehr wichtige Schriften von nördlichem Buddhismus, auch aufmerksam machen, aber ich werde versuchen, die Sachen so simpel machen wie möglich. Also Yogacara Bhumi Shastra, ich habe schon gestern erwähnt, ist eigentlich, was Meditation anbetrifft und die Methoden der Meditation, wichtigste Schrift in der nördlichen Buddhismus, leider noch nicht übersetzt. Ich habe mich lange mit diesem Buch beschäftigt und das auch gelehrt. Was ich, diese Teil über Anapanasati-Meditation findet man in Shravaka Bhumi, diese Das Buch ist geteilt in 16 Bhumis. Bhumis sind, ist ein Wort, das nicht leicht ist zu übersetzen. Bhumi ist die, sagen wir, die Grundlagen von Wahrnehmung oder Nichtwahrnehmung. Nichtwahrnehmung ist auch in dem Sinne Wahrnehmung, die der Yogacara. Yogacara ist einer, der in Yoga geht, der sich nach Yoga richtet, verstehen soll, damit er zur Klarheit kommt. diese 16 Bhumi dann sozusagen zusammenfasst, die ganze Tradition von Yoga im Buddhismus, so wie es in nördlicher Tradition gegeben wird. Diese Yoga-Tradition im Buddhismus, sogar in den Theravada-Schriften, finden wir immer Referenzen an die sogenannte Purva-Acharya, Puba-Acharya, die frühere Lehrer. Die waren immer sehr, sehr respektiert in der Tradition, auch in Theravada-Tradition. Diese frühere Lehrer sind dann identifiziert mit den Yogis. Und diese Tradition von Yoga wurde dann, von buddhistischer Yoga, wurde dann von Asanga, ein sehr bekannter Lehrer, der historische Gründer von Yogacara-Tradition, zusammengefasst. Er hat selbst 13 Jahre im Dschungel meditiert über diese verschiedene Stufen von Yoga, die der Yogi erleben sollte. Dann er und seine Schüler, es ist unmöglich, dass es ein Werk von einem Person ist, sie haben das zusammengefasst. Und was sehr interessant ist, diese Zusammenfassung von den Prinzipien, von Praxis, von Shravakas, von den Schülern von Buddha, die sich nach der Stufe von Wissen von Arahat sehnen, von Pratyeka Buddhas und auch von Bodhisattvas. Das sind die drei Fahrzeuge von Buddhismus, die zu Klarheit, zu Freiheit, zu Verwirklichung führen. Im Buddhismus kann man zu Befreiung kommen, eben durch diese drei Fahrzeuge. Die Lehre von den drei Fahrzeugen ist dann zusammengefasst. Und natürlich der Asanga, er ist sozusagen ein Interpret von Pragyaparamita-Literatur. Pragyaparamita-Literatur ist die Grundlage von Mahayana. Und deswegen, was sehr interessant ist, er interpretiert auch die Lehre von Shravaka von von der Perspektive von Alaya Vigyana oder von universale, wie sagt man, Grundgeist, was eigentlich in der Mahayana-Tradition der königliche Weg auch bezeichnet wird, zur Befreiung ist. Also durch die Perspektive sozusagen von Yogacara interpretiert er dann auch die Praxis von den Shravakas, die sich sehnen nach dem Zustand von Arahat. Diese Zusammenfassung von allen Methoden von Meditation, wie ich schon gesagt habe, ist auf verschiedenen Stufen von Verständnis. Jetzt sind wir auf Stufe von Verständnis von Shravakas. Aber, wie ich gesagt habe, diese Stufe von Verständnis von Shravakas wird wieder interpretiert von der Perspektive von einer, der Yogacara, an Yogacara glaubt oder an Vigyaptimatrata glaubt. Vigyaptimatrata heißt, dass alles, was wir erleben, hier jetzt in Vergangenheit und in Zukunft, ist nichts anderes als Geist selbst. Außer Geist gibt es keine wahre Realität. Das ist das zu verstehen, das Erkenntnis von dieser Wahrheit, ist dann der in Verständnis von dieser Yoga-Tradition ist der schnellste Weg zur Verwirklichung. Dann Anapanasati in Shravaka Bhumi ist ein von 16 Objekten, die sozusagen Praxis von Shravakas zusammenfassen sollen. Was die was sehr besonders ist, dass die in der Theravada-Tradition die Shamatha-Praxis und Vipassana-Praxis sind sozusagen ziemlich klar getrennt. In diese Tradition, die dann, wie ich gesagt habe, mehr von der Perspektive von Mahayana gelehrt wird, Shamatha ist das Ziel von Shamatha ist nicht so viel wird Shamatha mit weltlichen Objekten betont, sondern Shamatha als Suche nach Soheit und auch Verwirklichung von Soheit. Dann in dieser Tradition natürlich dann Shamatha hat sehr große Bedeutung. In gewissem Sinne sogar der Shravaka-Weg, wie wir wissen, in Visuddhimagga, zwei Dritt, fast mehr als Hälfte von Visuddhimagga ist über Shamatha. Aber der wichtigste Teil ist natürlich Vipassana. Und heutzutage die meisten Buddhisten in Theravada betonen Vipassana, nicht so viel Shamatha. In dieser Tradition, Shamatha-Meditation ist sozusagen Schlüssel, indem es sehr eng mit Vipassana verbunden ist. Es ist, was betont wird, ist, dass Shamatha und Vipassana soll man gleich, wie kann man sagen? Gleichzeitig. Gleich, nicht gleichzeitig, aber zusammen ergänzen. Erst sind sie getrennt, aber dann werden sie zu einer Realität, Shamatha und Vipassana. Und das ist dann, was hier betont wird. Shamatha und Vipassana sollen sich ergänzen zu einer Einheit. Ich will nicht zu viel über Philosophie, weil es so umfangreich ist, dass wir dann nie zu Ende kommen. Ich werde mich nur jetzt an Anapanasati begrenzen und vielleicht nur an Seite dann erklären die philosophischen Aspekte davon. Dann die Erklärung von Anapanasati fängt an mit da kommt der große Unterschied. Anapanasati wird erklärt in der Theravada-Tradition als die Achtsamkeit an Einatmen und Ausatmen. Hier Anapanasati wird erklärt als Achtsamkeit an Einatmen und Ausatmen und an zwischen Einatmen und zwischen Ausatmen. Also statt zwei Objekte, wir bekommen vier Objekte. Da fängt es an. Da der große Unterschied fängt an. In der Theravada, wenn Sie lernen Anapanasati mit einem Theravada-Lehrer, wenn Sie ihn fragen, was was macht man mit der Periode zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und Einatmen, dann der Lehrer wird erklären, diese Periode soll man ignorieren, nicht sich damit beschäftigen, und es wird nie dann die Achtsamkeit, dann Einatmen und Ausatmen beeinflussen können. So wird es erklärt. Das ist die Tradition. In der nördlichen Tradition bekommen wir ein ganz anderes Bild. Diese, genauso wie in der indischen Yoga-Tradition, deswegen diese Tradition hat so viel gemeinsam mit indischer Yoga, diese Zwischenatmen, zwischen Einatmen und zwischen Ausatmen ist von kritischer Bedeutung. Eigentlich, wie auch in Visuddhimagga erklärt, ist die Arbeit über Anapanasati, Einatmen und Ausatmen, im Sinne von Shamatha und Vipassana, ist nichts anderes als Arbeit an Verfeinerung von dem Atmen. Atem. Die Verfeinerung von der Atmung ist auch Prozess von Verfeinerung von dem Geist. Sehr wichtig zu verstehen. Das wird betont in allen Traditionen. Wie wird nur der feine Geist kann feine Objekte wahrnehmen? Sehr wichtig zu verstehen, das ist bedingte Entstehung. Der grobe Geist kann nicht feine Objekte wahrnehmen. Und die Objekte, wie werden die Objekte fein? Eben durch Shamatha und Vipassana, beide Meditationen dann führen zur Verfeinerung von Objekten, hier Atem. Die Grundlage von dieser Verfeinerung an Seite von Shamatha ist dann die Einspitzigkeit des Geistes und die Tugenden, die damit verbunden sind. Und auf der Seite von Vipassana ist es Weisheit. Diese zwei dann ergänzen sich. Das wird erklärt in allen Traditionen. Also je tiefer Kenntnis von Shamatha und Vipassana, desto feiner wird der Atmen und desto feiner wird auch der Geist, das Atem als Meditationsobjekt betrachtet. Sehr wichtig zu verstehen. Jetzt in der Theravada-Tradition sprechen wir erst von Shamatha, weil Shamatha ist Schlüssel zu vier Vipassana. Ohne Shamatha, so in der Tradition, kann man nicht wirklich effektiv in Vipassana eingehen. In der Theravada-Tradition, diese Verfeinerung des Geistes durch Shamatha erscheint, wo? Erscheint an der Berührungsstelle, wo man Atem wahrnimmt. Dort wird erscheinen dann Nimitta, verfeintes Bild von Atmen. Und dieses verfeintes Bild von Atem ist dann Objekt von Versenkung. Und jetzt bekommen wir aber in der nördlichen Tradition ein bisschen anderes Bild. Und es fängt an mit dieser Unterscheidung von Zwischenatmen und zwischen Einatmen und zwischen Ausatmen. Diese Lücke zwischen Einatmen und Ausatmen ist dann in der nördlichen Tradition Schlüssel zum Prozess von Verfeinerung von Atem. diejenigen, die sich mit Yoga beschäftigt haben, wissen, dass ähnliches Bild bekommen wir in Yoga. Einatmen, ausatmen und dann gibt es Antara Kumbhaka und Bahya Kumbhaka, innere Kumbhaka, Atem anhalten und äußere Atem anhalten. Diese zwei Lücken sind dann besonders wichtig für die Praxis von Pranayama, das dann zu Einspitzigkeit des Geistes führt. Eben in diesen Kumbhaka-Perioden wird dann besonders diese feinere Verständnis von Atem und Einspitzigkeit des Geistes trainiert. Wir haben ähnliches Bild in der nördlichen Tradition. Aber jetzt zur Zeit lassen Sie das beiseite, denken Sie nicht daran. Erst ich werde erklären, wie man Schritt nach Schritt zu diesem Verfeinerungsprozess in den Zwischenperioden von Einatmen und Ausatmen kommt. Erst, man arbeitet nicht gleich damit, man arbeitet damit nur, wenn man gewisse Konzentration schon entwickelt hat. Sonst wird diese Aufmerksamkeit an die Zwischenperioden nicht wirklich wirksam sein können, wenn man nicht erst Einspitzigkeit des Geistes kultiviert hat. Jetzt dann zweiter Punkt. Yogacara Bhumishastra erklärt, was ist die Grundlage für die Erfahrung von Atem, das wir machen. Das ist auch sehr wichtig für Verständnis von Praxis von Meditation, Einatmen und Ausatmen. Es erklärt die Grundlage dafür, dass wir mit Atem leben, sind besonders zwei. Erste ist Akshepaka Karma. Akshepaka Karma heißt die Karma, die uns von früheren Leben, in diesem Leben, in dem wir uns jetzt befinden, Akshepa geworfen hat. Solange wir diese Karma, letzte Karma im letzten in früheren Leben, wegen dieser Karma sind wir dann in diesem Körper geboren und dieser Körper kann nur fortsetzen, indem wir atmen ein und atmen aus. Also die erste Grundlage ist diese Akshepaka Karma. Zweite Grundlage, was sehr wichtig ist, ist Kaika Saushiryam sind die, und das ist besonders wichtig für diese Tradition, ist Raum. Ist Raumelement innerhalb des Körpers. Wir kennen Einatmen und Ausatmen. Grund dafür ist eben, dass wir dieses Raumelement haben innerhalb des Körpers, den Prozess von Einatmen und Ausatmen erlaubt. In diesem Zusammenhang, ich kann erwähnen dann, dass die Meditation über Atmen, ich habe schon erwähnt, dass der Asanga die Objekte der Meditation zusammenfasst als 16 Objekte. Die Anapanasati-Objekt gehört zu den 5 Objekten, die führen zu Läuterung der Individuums. Was sind die fünf Objekte? Fünfte Objekt ist eben Anapanasati, aber die Objekte sind verbunden. Diejenigen, die viel Begierde haben, das sind die Raga Charitas, wie Visuddhimagga erklärt, die dann damit sie Weisheit, damit sich Weisheit für sie öffnet, müssen sie erst effektiv über das unschöne Asubha meditieren. Diejenigen, die viel sich leicht sich ärgern und haben viel Hass für sich selbst oder für die anderen, was immer verbunden ist, dann sie sollen genauso wie erklärt in Visuddhimagga, sie sollen Metta meditieren. Das ist selbe. Dann dritte Meditationsobjekt, was ist sehr Besonderes, ist für diejenigen, die viel Moha haben, viel Verblendung haben, sie kommen nicht in Meditation, ohne erst, dass sie an bedingte Entstehung meditieren. Bedingte Entstehung wird auch dann Objekt von Samatha und Vipassana. Dann diejenigen, die viel Stolz haben, und die sollen über die sechs Elemente, die uns Individuums zusammensetzen, kann man so sagen. Was sind es? Es ist Erde-Element, Wasser-Element, Feuer-Element, Wind-Element, Raum-Element und Bewusstsein-Element. Diese sechs Elemente ist das, was wir sind. Nichts weniger und nichts mehr. Jetzt, Raumelement ist sehr wichtig. Raumelement, wir erfahren die anderen Elemente nur indem das Raumelement vorhanden ist. Der gute weise Sariputta sagt in Mahatipada Sutta, große Elefantspur, wie übersetzt man, große Elefantspur Sutta 28 in mittleren Sammlung, dass so wie ein Haus ist nichts anderes als ein Raum, das durch Steine, durch Balken, durch Kletterpflanzen begrenzt ist. Genauso ist dieser Körper nichts anderes als ein Raum, das durch Knochen, Fleisch, Sehnen und so weiter begrenzt ist. Also Raumelement ist die Voraussetzung, dass wir die anderen Elemente wahrnehmen. Dass wir auch Farbe sehen, Voraussetzung ist, dass ein Raum da ist, dass wir Schal hören, Voraussetzung ist, dass Raum da ist, dass wir atmen, auch genauso Voraussetzung ist, dass wir in unserem Körper dieses Raumelement, innere Raumelement haben. Dieses innere Raumelement dann dehnt sich und wieder verschrumpft. Das ist dann Prozess von Einatmen und Ausatmen. Sehr wichtig zu verstehen. dann Raumelement bringt Einatmen und Ausatmen zum Ausdruck. In der Tat, die Erfahrung von unserem Körper ist nichts anderes als Vibration in diesem Raumelement. Wenn man über Einatmen und Ausatmen tichtig meditiert. Die Wie kommt man zu diesem Erkenntnis? Sehr wichtig zu verstehen. Da wieder kommen wir zu sehr interessante und bedeutsame Unterschied in der Erklärung von Anapanasati-Meditation. Nach Yogacara Bhumishastra, genauso wie erklärt in Abhidharma Kosha anderen Sarvastivada-Schriften oder Vaibhashika-Schriften, es gibt zwei Sorten von Atmung. Diese zwei Sorten von Atmung müssen sehr klar erlebt werden und verstanden werden in der Anapanasati-Meditation. Die Theravada-Tradition erwähnt nur grobe Atem. Es gibt zwei Sorten von Atem, grobe Atem und feine Atem. Grobe Atem ist grobe Atmung nach Yogacara Bhumishastra nach, ist nichts anderes als worauf Sie jetzt meditieren. Ich nehme an, die meisten meditieren an Anapanasati. Das ist der Prozess von Einatmen, das fängt an den Nasenlöchern, Mitte ist in Brust, Ende ist dann in Bauch, untere Bauch, und Ausatmen einfach in unteren Bauch, Mitte in Brust, Ende in den Nasenlöchern. Dieser Prozess von Atmen, die Atmung nach beide nördliche und südliche Tradition erklären, dass Atmung hat zwei Gati, obere Gati und untere Gati. Gang kann man. Obere Gang und untere Gang. Untere Gang ist dann Einatmen, obere Gang ist Ausatmen. Aber dieser untere Gang und obere Gang das ist grobe Atmen, grobe Atmung. Außerdem gibt es noch feine Atmung. Diese feine Atmung ist auch sehr, sehr wichtig und wird auch dann in der nördlichen Tradition Objekt der Konzentration. Und wo geschieht diese feinere Atmung, das dann enge Beziehung zu dem Raum, inneren Raum in unserem Körper hat? Es geschieht in jedem Por von dem Haut. Jede Por von dem Haut oder jede Roma Kupa heißt jede Haar, diese Brunnen von Haar, wörtlich übersetzt. Brunnen von Haar heißt diese Öffnung von den Haaren, was eigentlich Por in Haut ist. Jede Por von unserer Haut oder jede Brunnen von dem Haar, das wir überall im Körper haben, sich beteiligt an Prozess von Einatmen und Ausatmen. Das ist auch dann, soll dann Objekt der Konzentration werden. Und diese feinere Einatmen und Ausatmen, wie Sie sich schon vorstellen können, eben wird klar zum Ausdruck kommen in diesem Stadium von Zwischeneinatmen und Zwischenausatmen. In diesem Stadium dann kommt es klar zum Ausdruck. Wir werden mehr darüber sprechen können im Rahmen von den 16 Übungen von Anapanasati, das wir später erklären werden. Jetzt nur behalten, dass wir haben als Objekt der Konzentration, wir haben nicht nur grobe Atmung von den Nasenlöchern zu Unterbauch, sondern auch diese feine Atmen, das geschieht im ganzen Körper, in jedem Rohr vom Körper. In dem Prozess von Verfeinerung von Atmung, das zu Samadhi führt, Samadhi von Shamatha, auch Samadhi von Vipassana, ist auch diese feinere Atmung an ein hervorragendes Mittel von Verfeinerung, Betrachtung von diesem Atmung. Das finden Sie natürlich nicht in der Theravada-Tradition. Dann der Asanga wieder fragt, was ist die Grundlage von, oder was ist der Grund, Sannishraya. Sannishraya, wie kann man am besten übersetzen? Sannishraya heißt, was ist Basis, Basis für die Erfahrung von Einatmen und Ausatmen. Und er antwortet, dass es Kaya und Chitta ist. Es ist Körper und, also Körperlichkeit und auch Geistlichkeit. Beide. Es kann nicht nur Körperlichkeit sein. Wenn es nur Körperlichkeit wäre, dann wurden die Wesen, die sich im Zustand von Sanya, Vedaita, Niroda, Samapati befinden, atmen können, aber sie können nicht atmen, wenn der Geist nicht da ist. Und es ist auch nicht nur Geist. Wenn es nur Geist wäre, dann würden die Wesen in formlosen Welten auch atmen, aber sie atmen nicht, indem sie keinen Körper haben. Also beide Körper und Geist sind Voraussetzung für eine Erfahrung von Einatmen und Ausatmen. Aber das heißt nicht, dass die immer vertreten sind, danke. Zum Beispiel, wenn wir uns in Embryo befinden, dann wir atmen durch Blut von unserer Mutter, dann die Lage ist ganz anders. Wenn wir in vierte Dhyana uns befinden und noch höher, dann Atmen wird nicht mehr wahrgenommen, also nicht mehr wahrgenommen, wo wir ihn üblich wahrnehmen, an der Berührungsstelle von Einatmen und Ausatmen. Trotzdem existiert da Atmen. Dann diese körperliche Seite von Atmen wird nicht mehr wahrgenommen. Beide Körper und Geist beteiligen sich am Prozess von Einatmen und Ausatmen, und dieser Prozess von Einatmen und Ausatmen auch bringt zum Ausdruck Zustand des Körpers und des Geistes. In der Theravada-Tradition, Atem wird verstanden als Chittaja-Rupa. Diejenigen, die sich mit Abhidharma beschäftigt haben, wissen, Chittaja-Rupa ist geistgeschaffene oder geistgeborene Körperlichkeit. Indem es geistgeborene Körperlichkeit ist, ist es besonders nützlich für die Meditation, indem uns informieren kann über die Wechsel im Zustand von unserer Körperlichkeit und Geistlichkeit. Wenn Körperlichkeit Zustand sich ändert, wenn wir schnell laufen, die Atmung wird ganz anderes, wenn wir ruhen, Atmung wird auch ganz anderes. Das heißt, dass die Atmung bringt zum Ausdruck Zustand des Körpers. Und auch wenn die Menschen sich ärgern, Atmung wird ganz anderes. Wenn die Menschen in Meditation sind, Atmung wird ganz anderes. Wenn man viele Begierde hat, Atmung wird ganz anderes. Wenn man beruhigt ist und konzentriert ist, Atmung wird ganz anderes. Wenn man zerstreut ist und der Geist ist unfähig, sich zu sammeln, Atmung wird auch wieder anderes. Deswegen, ob wir davon bewusst sind oder nicht, die Atmung ist sozusagen die Tür zu unserem Verständnis von Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und Körperlichkeit und Geistlichkeit ist alles eigentlich, was wir in der Welt erfahren können. Außer Körperlichkeit und Geistlichkeit gibt es nichts in der Welt. Sehr wichtig zu verstehen. Was gibt es noch über die, was ich noch nicht erklärt habe? Ja, diese zwei Sorten von Atmen, wie ich erklärt habe, grobe Atem und feine Atem, wird genannt in Yogacara Bhumishastra auch Bhumi. Diese Atmung hat zwei Bhumi, zwei Niveau von Wahrnehmung. Die grobe Wahrnehmung auch und die feinere Wahrnehmung. Dann wird noch erklärt, werden erklärt noch Synonyme von Atem. Synonyme von Atem sind Anapana. Anapana heißt, Ana heißt einatmen, Apana heißt ausatmen. In Vinaya ist es, Apana heißt einatmen, Ana. Aber das ist nicht wichtig. Dann In der buddhistischen Tradition, und wir werden das in den nächsten Tagen lernen im Rahmen von den Übungen, Atem heißt auch Kaya Samskara. Kaya Samskara heißt Körperformation. Und das sind die Spezialnamen für Atem. Jetzt gemeinsame Name für Atem ist Vayo Dhatu, Element von Wind. Es ist Element von Wind in dem Sinne, dass in Wahrnehmung von Atem, obwohl alle Elemente, vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Wind lassen sich nicht trennen, die kommen immer zusammen. Element von Wind, das heißt Druck. Druck und Stützen. Die Elemente haben immer schwere Seite und die leichte Seite. So wie schwere Seite von Erde ist die Härte und Grobheit, die leichte Seite von Erde ist dann Gegenteil. Schwere Seite von Wasser ist Kohäsion, die leichte Seite von Wasser ist Fließen. Schwere Seite von Feuer ist Kälte, die leichte Seite ist Hitze, schwere Seite von Windelement ist Stützen. Jetzt, wir sitzen hier nur in dem, dass Windelement uns stützt. Wenn das nicht der Fall ist, dann brechen wir gleich zusammen. In jedem Moment von Bewusstsein, außer den fünf Sinnenbewusstsein-Momenten, produziert unser Geist diese geistgeborene Körperlichkeit, die dann unsere Körper stützt und bewegt. Jede Bewegung von unserem Körper ist dann Ausdruck von dieser geistgeborene Körperlichkeit. Genauso auch Atem ist nichts anderes als diese geistgeborene Körperlichkeit. Warum wissen wir, dass es geistgeborene Körperlichkeit ist? Wenn wir keinen Geist haben, können wir nicht einatmen und ausatmen. Ganz einfach. Und die Natur von Einatmen und Ausatmen ist nichts anderes als die vier Elemente und der Element von Druck und Stutz ist am klärsten. Deswegen wird es genannt als Vayodhatu, Windelement. Dieser Prozess von Einatmen und Ausatmen, was auch sehr bedeutend ist in Yoga, für Verständnis von Yoga, ist auch verantwortlich für die Stabilität von unserem Körper. Deswegen wird in den Schriften, in Anapanasamyutta und so weiter, wird besonders Anapanasati-Meditation gelobt als die Meditation, die zur Stabilität des Körpers führt. Iryapata Anuchavika sagt, es macht die Stellungen unseres Körpers stabil. Der einzige Weg zur Befreiung ist, dass man unaufgehört in den vier Körperstellungen meditiert und durch die Meditation Atmen eben werden diese vier Körperstellungen stabil werden können. Das wird erlaubt auch, dass der Geist sich stabilisiert. Die stabile Lage des Körpers ist der Mittel für Kaya Viveka. Kaya Viveka heißt die Isolierung von den Sinnen, dass man sich von den störenden Sinnen isoliert und kann man sich in Selbst sammeln. Nur dann werden die unerwünschte Gedanken weggehen können. Ich habe erklärt, die vier Mittel zur Reinigung von Individuum. Fünfte Mittel ist eben Anapanasati. Und Anapanasati ist genauso in der nördlichen Tradition, auch in südlicher Tradition, ist der Mittel für Reinigung von Individuum, die besonders Bahu Vitaka, die viele unnützliche Gedanken haben. Affengeist, dominierende Individuums. Für die eine beste Meditation für Läuterung von Individuum, ohne Läuterung von Individuum, kommt man nicht in tief in Shamatha und Vipassana. Und diese Läuterung von Individuum eben in dieser Tradition ist auch schon Shamatha und Vipassana. Nichts anderes als Prozess von Shamatha und Vipassana. Mittels diese Objekte, die ausgewählt sind, je nach der prädominanten Tendenz von den Individuums. Jetzt weiter wird erklärt, dass diese Meditation über Einatmen und Ausatmen hat zwei Apalaksha. Apalaksha ist nicht ein Wort leicht zu übersetzen. Apalaksha heißt, hat zwei, wie sagt man, Shortcomings? Zwei Nachteile. Nachteile ist Disadvantage mehr. Ne? Unzulänglichkeit. Okay. Appa Laksha. Appa heißt nieder. Laksha heißt von Lakshana, das, was diese Charakteristik-Eigenschaften von, die gute Eigenschaften von Anapanasati, dann niedrig macht. nicht deutlich macht. Und was sind die, das ist sehr wichtig, das zu binden mit Training des Geistes. Training des Geistes und Training des Atmens kommt zusammen, sehr wichtig zu verstehen. Körper und Geist, Disziplin sollen vereinigt sein. Und das ist am besten ermöglicht, durch Atemmeditation. Erste, wie haben wir übersetzt, Apalaksha? Unzulänglichkeit. Unzulänglichkeit. Hm? Wunderschönes Wort. Das gefällt mir sehr. Erste Unzulänglichkeit ist, dass ich auf Ebene von Atmung manifestiert, aber auch auf Ebene von Geist, ist, dass die Atmung wird zu langsam. Warum wird die Atmung zu langsam? Wunderschöne Antwort. Indem man faul ist, indem es Tinamida ist Sloth and Torpor, Trägheit und, wie sagt man? Mattheit. Das heißt in der nördlichen Tradition innere Zerstreutheit. Und dann gibt es noch äußere Zerstreutheit, in dem man, Atmung wird langsam, in dem der Geist sich draußen zerstreut. Dann andere Apalaksha, die Vorteile von Einatmen und Ausatmen niedrig macht, nicht bemerkbar macht, ist, dass die Atmung wird zu schnell, zu rasch. Und warum wird Atmung zu rasch, zu schnell? Durch Kaya und Chitta Vaishamya. Vaishamya heißt Ungleichmäßigkeit. Wie wird sich Ungleichmäßigkeit von Körper, das mit Atem so eng verbunden ist, manifestieren? Die Antwort ist, besonders indem man versucht, den Atem mit Kraft zu regulieren. Das ist größte Fehler, das zu tragischen, nicht nur in buddhistischer Yoga, auch in Pranayama. Das kann sehr drastische Folgen haben, wenn man versucht, ich habe immer morgen in Yoga gewarnt, nie mit Kraft oder mit wenig Kraft, immer sich an Atem orientieren, wenn Atem schwierig wird, nie fortsetzen. Genau das auch in der Meditation. Wenn man mit Kraft versucht, den Atem zu regulieren, das kann sehr tragische Folgen haben. Viele Krankheiten. Hier Asanga war sehr vertraut mit indischer Medizin, mit Ayurveda. Das ist auch reflektiert in seinem Buch. Er, genauso wie Buddha benutzt sehr viele Kenntnisse von Medizin. Buddha ist auch bekannt als der König der Mediker. Asanga hat sich auch bestimmt mit Ayurveda beschäftigt. In wichtigste Prinzip von Ayurveda, die meisten Krankheiten sind wovon verursacht, dass man die natürlichen Prozesse des Körpers, Atem gehört auch dazu, mit Kraft reguliert und unterdrückt. Wenn man gesund bleiben möchte nach Ayurveda, wenn man zum Klo hat, man Bedürfnis zu Klo zu gehen, gleich soll man machen. Wenn man pupsen, gleich soll man machen. Das ist in unserer Kultur nicht so schön. Aber in Burma oder in Indien, sogar bei dem Vortrag oder so, machen sie ganz natürlich. Niemand wundert sich daran. Das ist auch Grund für nach Ayurveda für Gesundheit. Genauso mit Atem soll man nie wirklich unterdrücken, mit Kraft oder mit Kraft Atem bearbeiten. Das dann bringt sozusagen schlechte Prana in Körper hinein, das dann Wurzel von zahlreichen Krankheiten ist. In Abhidharma Kosha, der Weise Vasubandhu sagt, dass eben der Anapanasati-Übung bei den Buddhisten unterscheidet sich von anderen Religionen, indem man Atem bloß durch Weisheit reguliert, durch reine Betrachtung und Weisheit, nicht durch Kraft. Und das ist auch hier verstanden als Schlüssel zu tieferem Verständnis von dieser Einatmen, Ausatmen, Meditation. Man versucht nicht, Atem durch Kraft zu kontrollieren, sondern bloß durch Achtsamkeit und Wissensklarheit. Andere Gründe für schnelle Atem können auch sein, dass man gewisse nicht richtige Körperstellung hat, gewisse Druck entsteht, das sich nicht verlagert in dem Körper. Und was ist dann der Grund für Ungleichmäßigkeit des Geistes, das dann führt zu schnellen Atem, nicht regelmäßigen Atem? Die Antwort ist, das ist die wenn der Geist aufgeregt ist, Aufgeregtheit des Geistes. Wenn man Sorgen hat, Dauramanasyam, Domanasa, wenn man viele Ärger hat, viel Resistenz in sich selbst und so weiter. Alle diese Faktoren, dann sind dafür verantwortlich, dass der Geist und dass die Aktivität von Einatmen und Ausatmen wird zu schnell. Dann kann man nicht mehr effektiv mit Gleichmut, mit Upekkha arbeiten. Und Upekkha ist sozusagen der Schlüssel für weise Betrachtung des Atmens. Jetzt muss ich wieder betonen, in der buddhistischen Lehre gibt es zwei Sorten von Gleichmut. Upekkha. Vedana Upekkha, das habe ich heute auch im Interview erklärt. Vedana Upekkha heißt ein Gefühl, das nicht angenehm ist und auch nicht unangenehm ist, ein neutrales Gefühl. Das ist nicht hier gemeint. Was hier gemeint ist, ist Sankara Upekkha oder Samskara Upekkha. Und Samskara Upekkha ist der Schlüssel zu Samadhi und auch zu Weisheit. Nach der buddhistischen Lehre, auch nördliche Abhidharma-Lehre, auch nördliche Abhidharma, auch südliche Abhidharma. Es gibt kein heilsame oder gesunde Zustand des Geistes ohne Upeksha. Heilsamkeit des Geistes ist immer mit, zusammen mit Upeksha. Was heißt Upeksha? Gleichmäßigkeit des Geistes. Das heißt, dass der Geist haftet nicht an das, was angenehm ist, stoßt nicht gegen das, was unangenehm ist. Und wird nicht verblendet gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist, was am, natürlich am schwierigsten ist. Die direkte Ausdruck von eben dieser Unfähigkeit von Nichtverblendung ist Zerstreutheit und Trägheit oder Senken des Geistes und zerstreut Aufgeregtheit des Geistes. Senken des Geistes und Aufgeregtheit des Geistes kann man dann zusammenfassen als die, die zwei Hindernisse, die alle anderen Hindernisse zusammenfassen. Und diese Aufgeregtheit des Geistes und Trägheit des Geistes kommt, wovon kommt? Besonders von unserer Unfähigkeit, die in Zustand von nicht angenehmen und auch nicht unangenehmen Gefühl eine Verblendung zu vermeiden. Dann kommt entweder Langeweile oder Suche nach etwas Angenehmes, das man dann zugreifen kann. Die meisten Menschen, leider auch sogar die Menschen, die meditieren, die meiste Zeit verbringen sie in diesem Zustand. Suche nach einem angenehmen Objekt, das man zugreifen kann, oder Suche nach oder einfach Senkung des Geistes, Trägheit und Mattheit. Senken des Geistes. Ja? Das ist dann direkter Ausdruck von Verblendung. Und diese Verblendung natürlich ist immer direkt oder indirekt verbunden mit dem Anhaften an das, was angenehm ist und sich wehren gegen das, was unangenehm ist. Das ist dann nichts anderes als Teufelskreis von Samsara, der so lange dauert, wie lange wir diese Tendenzen haben. Dann in der diese Meditation über Einatmen und Ausatmen ist besonders interessant, auch indem man in dem Einatmen und Ausatmen Meditationsobjekt direkter Ausdruck von Zustand von Körper und auch Geist ist, dann lehrt man durch diese Meditation auch gleichmäßig Einatmen und Ausatmen und gleichmäßigen oder Upekha, Samskara, Upekha, Geist zu benutzen. Das heißt, ein Geist, das nicht haftet an Angenehme, nicht sich wehrt gegen Unangenehmen und nicht aufgeregt und nicht träge ist. Solcher Geist dann erlebt alle Stufen von Versenkungen, nach der buddhistischen Lehre, es gibt keine Versenkung ohne Samskara Upeksha. Jede Versenkung, sogar angrenzende Versenkung, Sie sollen viel daran denken, ist immer mit dieser Samskara Upeksha verbunden. In Meditation besonders kommen unglaublich angenehme Gefühle, Entzückung und alles. Das zu erleben ist sehr leicht, aber der wichtigste Schritt ist dann, sich davon distanzieren und loslassen. Nur dann kommt man tiefer und tiefer in Versenkung. Achten Sie bitte darauf. So, dann, wir haben kurze Einführung gegeben nach der Yogacara Bhumi Shastra und jetzt kommt eigentlich die Anapana-Übung selbst. Und die Anapana-Übung, so wie es in Yogacara Bhumi Shastra erklärt wird, hat 5 Schritte. Diese 5 Schritte ist auch in südlicher, auch in nördlicher Tradition genau nach den Agama-Schriften in Anapana Sutta und so weiter wird die Übungen von Anapana werden erklärt als vollkommene Kurs zu Erwachung, zu Befreiung. Man braucht nicht sich unbedingt Objekt zu wechseln. Diese Meditation von Anapana Sati im Sinne von Shamatha und Vipassana ist vollkommener Kurs von Erwachung. Man kann dadurch ein Arahat werden, indem es in sich einschließt, was in Buddhismus erklärt wird als der einzige Weg von 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Dieser Weg ist in der buddhistischen Tradition, in allen buddhistischen Traditionen, erklärt als der einzige Weg, einzige Jana. Eka, ayam, Jano, Bhikkhave, Satanam, Visuddhiya, nur ein Weg, ein Fahrzeug für die Läuterung der Wesen, für Soka Domanasa Atika Maya, für Überwinden von allen Sorgen und von allen Kummern, für Nyayasa Adiga Maya, für Verwirklichung von dem Weg und für Nibbana Sachikaraya, für Verwirklichung von Nibbana. Einziger Weg, die 4 Grundlagen von Achtsamkeit. Diese Übung von Anapanasati ist dann komplette Übung in den 16 Übungen, wie es erklärt wird in allen Traditionen. Komplette Übung für die 4 Grundlagen der Achtsamkeit, die zur Erläuterung der Wesen führen. Jetzt aber, wie es erklärt wird, ist ein bisschen anderes. Was sind die 5 Schritte? Jetzt erkläre ich. Erster Schritt heißt Ganana. Ganana heißt zählen. Dann in der südlichen Tradition zählen ist verhältnismäßig sehr simpel. In nördlichen Tradition ist gar nicht so simpel, ist ziemlich kompliziert. Wie zählt man? Zählen ist natürlich für die Anfänger, aber ohne Zählen dann meistens diejenigen, die nicht Einspitzigkeit des Geistes entwickelt haben, haben dann Schwierigkeiten, in Meditation zu kommen. Dann Zählen gibt es vier Sorten von Zählen nach Yogacara Bhumi Shastra. Erste ist Einatmen 1, Ausatmen 2, Einatmen 3, Ausatmen 4, Einatmen 5, Ausatmen 6 und so weiter bis 10. Zweite Sorte ist, was auch in Visuddhimagga erwähnt wird, Einatmen, Ausatmen als 1. Einatmen, Ausatmen als 2, Einatmen, Ausatmen als 3 und so weiter bis 10. Für diejenigen, die noch nicht an diese Meditation gewöhnt sind, ich empfehle dann, die zweite ist viel, viel besser. Wenn man zählt, dann natürlich, ich habe schon heute während Interview erklärt, jetzt erkläre ich wieder, wichtig ist, dass man beim Zählen auch Atem spürt. Zählen hat keine Bedeutung, wenn man nur einfach zählt. Man muss unbedingt die Atmung wahrnehmen, nur dann hat Zählen Bedeutung. Sehr wichtig. Deswegen erst für die Anfänger, wenn sie fangen an zu meditieren, richtig entspannen. Man kann auch Atem in dem ganzen Körper verfolgen, bevor man sich konzentriert an deutlichste Stelle, wo man am leichtesten Atmung wahrnehmen kann. Das ist außerhalb der Nasenlöcher. Und dort erfährt man die Atmung durch Berührung, durch Gefühl, durch Unterscheidung und dann natürlich zählen, damit die anderen Objekte in den Hintergrund gehen. Indem die anderen Objekte in den Hintergrund gehen, wird die Atmung immer, immer deutlicher und der Geist immer ruhiger. Das ist Ziel von Zählen. Wenn man die Anfänger, die diese Zählung-Methode anwenden, wenn das Objekt verloren geht, dann wieder immer von 1 anfangen, wieder zurück zu 1. Oder wenn Zahlen durcheinander sind, einatmen, ausatmen, 1, einatmen, ausatmen, 5, dann natürlich wieder zu 1. Dann gibt es Anuloma, Patiloma Zahlen. Anuloma heißt von 1 bis 10. Patiloma heißt von 10 wieder zurück zu 1. Und dann, was Wichtigste ist, was man nicht findet in der Theravada-Tradition, ist dann progressive Zählen. Progressive Zählen heißt, das wird noch heute in China und Tibet geübt, damit man Sicherheit hat, dass der Geist einspitzig bei dem Atem bleibt, wird so gezählt. Einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, zwei. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, drei. Acht dann. Acht, also vier ein und aus. Und so geht es weiter. Jetzt nicht bis 10, sondern bis 100. Und dann wieder zurück von 100 zu 1. Wenn man so mit Einspitzigkeit so atmen kann, das heißt, dass der Geist braucht nicht mehr die Atmung und man kann Atmung loslassen. Aber warum diese Atmung wird so kompliziert hier? Das ist die Voraussetzung, diese Einspitzigkeit des Geistes, dass man im Prozess von Atmung, Zählen von Atmen gelernt hat, anwendet man dann an diese Zwischenatmen. Nur wenn der Geist einspitzig ist, soll man sich zu dieser Zwischenatmenphase wenden, sonst nicht. Sehr wichtig, wenn man der Geist noch nicht einspitzig ist und man sich zu dieser Phase wendet, es kann auch zu Verwirrung führen. Nur wenn der Geist einspitzig ist und wenn man nicht mehr die Atmung braucht, dann konzentriert man sich an diese Zwischenphasen, die, wie ich schon gesagt habe, in diesem System von besonderer Bedeutung sind, genauso wie in Yoga. Dann werden diese, indem man so macht, sich konzentriert an diese Zwischeneinatmen und Zwischenausatmen, werden diese Phasen immer, immer klarer. Indem diese Zwischeneinatmen und Zwischenausatmen-Phase klar wird, dann wird es auch länger. Dann wird diese grobe Einatmen und Ausatmen kürzer. Da geht man tief in diesen Prozess von Verfeinerung von Atmen. In diese eben in diese Zwischen Einatmen und Zwischen Ausatmen eben auch kommt zum Ausdruck diese feinere Atem. Indem jeder Teil vom inneren Raum von unserem Körper auch beteiligt ist. Es ist sehr wunderbar zu wissen auch, dass heutzutage wir sind so weit, dass wir können uns mit elektronischem Mikroskop innerhalb des Körpers können wir spazieren gehen und wir sehen, dass diese die Gewebe, Tissues, wie sagt man Tissues? Die Gewebe. Gewebe in dem Körper, die unsere ganze Körper ist nichts anderes als Pulsierung von den Geweben. Mit Mikroskop kann man auch sehr, sehr klar sehen. Alles ist in Bewegung. Und diese Bewegung eben von jeder Zelle. Jede Zelle ist beteiligt an dieser Bewegung. Diese Bewegung kommt eben zum Ausdruck nur wegen dieser Zwischenraumen, die sich in jedem Teil von unserem Körper befinden, sogar in den Knochen. Wir denken, dass die Knochen sind ohne Bewegung. In der Tat, sie bewegen sich auch. Jeder Teil von unserem Körper, ohne Ausnahme, auch die härtesten Teile, so wie Schädel oder die Knochen, sind in Bewegung und beteiligen sich in diesem Prozess von Einatmen und Ausatmen. Das ist ein Wunder von Leben. Diese Wunder von Leben, man hat eben Zugang zu diesem Wunder von Leben durch diese Methode. Wie es weitergeht, erfahren wir morgen. Jetzt haben wir Zellen erklärt. Morgen dann erklären wir die anderen 4 Schritte und kommen dann zu den 16 Übungen, die auch ein bisschen anderes erklärt wurden als in der Theravada-Tradition. Okay, dann heute so viel. Wir sollen noch Karaniya Metta Sutam rezitieren und kurz Metta-Meditation machen, bevor wir schlafen gehen. Jeder, Thomas, hast du verteilt? Nein. Also sehr schön, dann wir können rezitieren. Wie man Metta meditiert, alle haben schon gelernt. Gibt es hier Teilnehmer, die noch nicht gelernt haben, Metta? Dann am besten erkläre ich etwas ausführlicher im Interview. Jetzt einfach, Sie können koordinieren mit Einatmen, Ausatmen. Mit Einatmen wünschen Sie sich, dass Sie glücklich werden. Und mit Ausatmen wünschen Sie, dass alle Wesen glücklich werden. Das ist gar nicht schlecht, damit man dann sich wohlfühlt und locker fühlt und dann die Meditation über Atmen kann sehr gut gehen. Und wie man meditiert, dann ich erkläre im Interview ein bisschen ausführlich. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamecce. Sako uju che suju che suvacho chasse mudu anatimani santu sako che subaro che apakicho che salahuka uti santindriyo che nipako che apagabo kulesu ananugindo nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum Sukhino va khemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitatta yeke chipana bhutatti tasava tavarava anavasesa Digha va ye mahanta va majima rasaka anakatulla. Ditha va ye va ditha ye chidure vasanti avidure. Bhuta va sambhave siva sambe satta bhavantu sukhitatta. Naparo param nikubbete natimanyete katanchinam kamchi. Vyaro sana patighasanya nanya manyasadukam michriye. Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe. Evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam. Mettancha sabba lokasmin manasam bhavaye aparimanam. Udanga doce tiriance nasam badam averam masapattam. Tittam charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamindo. Etam satim maditteye brahmam etam viharam idam aho. Ditin chanu paggama silava dasanena sampanno. Kame suvineya gedhan. Nahi jatu gabbaseyam punaretiti etena saceva jena hotute jaya mangalam etena saceva jena nasantu sabu padava etena saceva jena sabbe roga upasamentute. So, dann meditieren wir 20 Minuten ungefähr. So übertragen wir Verdienst und ruhen wir uns aus mit dem Entschluss, dass wir noch mehr uns anstrengen werden, damit wir das Höchste verwirklichen. Akasatta chabumatta deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu lokasasanam. Akasatta chabumatta deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu desanam. Akasatta chabumatta deva naga maidika punyantam anumoditva chiramrakantu tumamparam. Sabitio vivajantu sabarugo vinasato mate bhavatvantarayo sukhi digayo bhava bhavatu sabamangalam rakhantu sabadevata sabamudhanubhavene sabadhammanubhavene sabasanganubhavene sada sote bhavantu te devo vasatu kalene sasasampati hotucha pito bhavatu lokocha Raja Bhavatu Dhammiko.